Die Familie der Menschen. Während die Menschen auf der Insel Flores schrumpften, entwickelte sich in Europa und in weiten Teilen Asiens eine andere Menschenart. In ihrem Lebensraum war es viel kälter als in Afrika. Deshalb mussten sich die Menschen auf besondere Weise an die niedrigen Temperaturen anpassen. Wissenschaftler nennen sie Neandertaler, weil der erste Beweis ihrer Existenz hier in Deutschland, in einer Höhle im Neandertal in der Nähe von Düsseldorf, gefunden wurde. Die Neandertaler hatten ungefähr unsere Größe, aber sie waren schwerer und sehr viel kräftiger und hatten größere Gehirne. Was stellten sie mit diesen Riesenhirnen an? Fest steht, sie lösten keine komplizierten Matheaufgaben, bauten keine Autos oder Flugzeuge und schrieben auch keine Bücher. Aber sie fertigten Werkzeuge und Schmuck und wahrscheinlich noch viele weitere Dinge an. Vielleicht konnten sie sogar Vogelstimmen und Tierspuren besser erkennen als wir oder schöner tanzen und lebhafter träumen. Kann sein, kann auch nicht sein. Wir wissen es nicht. Es gibt vieles in der Vergangenheit, was wir nicht wissen. Und wenn man etwas nicht weiß, ist es am besten, es ehrlich zuzugeben. In der Wissenschaft ist das besonders wichtig. Es ist so etwas wie der erste Schritt. Erst wenn du eingestehst, dass du etwas nicht weißt, kannst du dich auf die Suche nach einer Antwort machen. Wenn du meinst, schon alles zu wissen, warum solltest du dann noch weiter forschen? 2008 machten Archäologen die nächste überraschende Entdeckung. Als sie die Denisova-Höhle in Sibirien erkundeten, fanden sie ein Stück eines uralten menschlichen Knochens. Er stammte vom kleinen Finger eines jungen Mädchens, das vor ungefähr 50.000 Jahren gelebt hatte. Als die Archäologen den Knochen näher untersuchten, stellten sie fest, dass das Mädchen einer bislang unbekannten Menschenart angehört hatte. Sie war keine Neandertalerin, kein kleinwüchsiger Flores-Mensch, und auch von uns heutigen Menschen unterschied sie sich deutlich. Also gaben die Archäologen ihr und ihren Verwandten einen eigenen Namen. Sie nannten sie Denisova-Menschen oder Denisovaner, nach der Höhle, in der sie den Fingerknochen gefunden hatten. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie die Forscher anhand eines klitzekleinen Fingerknochens erkennen konnten, dass das Mädchen nicht zu den Neandertalern, sondern zu einer anderen, unbekannten Menschenart gehörte. Das konnten sie deshalb, weil sich jeder menschliche Körperteil aus vielen winzigen Zellen zusammensetzt. Die Nase, das Herz, alles. Auch die Finger.